красиво. Без микрофона как-то. Dankeschön. Плохо. Also ohne Mikro wird's nicht so ganz gehen. Halleluja. Halleluja. Господь благ. Der Herr ist gut. Давайте ему еще больше славы Lass воздадим. Lass uns noch mehr Ehre geben. Потому что он достоин. Danke dir, Herr. Он достоин. Und er ist gut. Всей славы. И у нас сегодня великий день. Wir haben heute einen großen Tag. Потому что у нас сегодня крещение. Heute haben wir Taufe. Но сейчас время для Слова Божьего. Aber jetzt ist die Zeit für das Wort Gottes. И мы сейчас будем слушать. Und wir werden jetzt hören. Сделаем вот такие уши. Wir werden jetzt so große Ohren machen. Okay, будем okay. слушать. Und werden hören. Также и сердцем. Und auch mit unserem Herzen. Мы продолжаем нашу серию необычно. Wir machen weiter mit der Predigtserie ungewöhnlich. И сегодня мы поговорим о стойкости. Und heute werden wir über die Standhaftigkeit, о необычайной стойкости. Also über eine richtige Standfestigkeit. Lass uns erst einmal eine Bibelstelle lesen. Also Jakobus 1, der Vers 2 bis 4. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Meine Brüder, achtet es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es auch euch an nichts mangelt. Чтобы вы были совершенны. Damit ihr vollkommen seid. Кто из вас совершенный? Also wer von euch ist vollkommen? Есть такие. Gibt es solche von euch? А кто хочет Aber быть wer совершенным? Von euch so, willkommen werden? Да, хорошее желание. Ja, das ist ein guter Wunsch. Вот здесь записан рецепт. Und hier ist ein Rezept aufgeschrieben как dazu. Стать совершенным. Also wie man vollkommen sein kann. И начать нужно с радости. Also beginnen müssen wir mit der Freude. С великой радостью мы читаем. Also es fängt an mit einer großen Freude, то mit lauter Freude. Радуйтесь. Also das bedeutet nicht einfach so sich freuen, а с великой радостью. Sondern mit großer Freude sich freuen. Ну, хорошее дело радоваться, да? Also es ist gut, sich zu freuen, oder? То есть с восторгом, с ликованием. Das heißt, mit Jubeln, mit Begeisterung. Когда надо радоваться и ликовать? Also wann soll man sich freuen und jubeln? Давайте включим весь текст. Может у нас поместиться все стихи здесь? Lass uns mal vielleicht alle drei Verse mal aufblenden. Okay. Okay. Когда надо радоваться и ликовать? Also wann sollte man sich freuen und jubeln? Когда приходят проблемы? Wenn Probleme kommen? Когда все плохо? Also wenn Probleme kommen, wenn alles schlecht ist. Когда все плохо. Also wenn alles schlecht ist. Когда нет сил верить. Wo man keine Kraft hat mehr zu glauben. И разочарование подходит. Und Enttäuschung schleicht sich so dran. О, радуйся. Aber du sollst dich freuen. Ура, я работу потерял. Ура, ich habe meinen Job verloren. Шеф меня уволил. Oh, der Chef hat mich gekündigt. Наконец-то. Endlich mal. Представляешь, вот удача, да? Also stell dir vor, was für ein Glück. Ну и прям тебя таки распирает от радости, да? Und du platzt schon so vor Freude. Ну конечно нет. Natürlich nicht. Конечно мы не радуемся всем этим вещам. Natürlich freuen wir uns nicht an all diesen Dingen. Мы же не мазохисты, да? Wir sind doch keine Masochisten. Вот. Или здесь есть мазохисты? Oder gibt es solche von euch hier? Но здесь же написано. Aber es steht doch so geschrieben hier. Здесь же написано. Also es steht doch so geschrieben hier. Павел, что ты имел в виду? Paulus, was hast du da runter gemeint? Давайте мы третий стих посмотрим. Lass uns mal den Vers 3 genau ansehen. Испытание вашей веры производит, в новом переводе написано, стойкость. Also in der neuen Übersetzung heißt das, Bewährung eures Glaubens bewirkt das standhafte Ausharren. Стойкость. Also Ausharren, Standhaftigkeit. Трудности ведут нас к совершенству. Also die Schwierigkeiten, die bringen uns zu Vollkommenheit. И наша реакция на них. Und auch unsere Reaktion darauf. Ну, очень трудно стать совершенным, когда у тебя все хорошо, правда? Es ist doch nicht so einfach, vollkommen zu werden, wenn bei dir alles gut ist, oder? Живешь себе такую вату завернутый. Also du lebst so in Watte gepackt und in Pampers. Да. И вдруг приходит проблема. Und plötzlich kommt ein Problem. Как ты реагируешь на проблемы? Und wie reagierst du auf die Probleme? Не надо, oh, спасите bitte, меня, bitte, да? Bitte, не надо. Help me, rettet mich. Ничего не вижу, ничего не слышу. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Давайте мы прочитаем. Lass uns mal lesen. Еще 1 Петра. Nochmal 1. Petrus. 1 глава, 6 по 7 стих. Kapitel 1, die Verse 6 bis 7. dann werdet ihr euch jubelnd freuen, dass ihr eine kurze Zeit jetzt, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, doch das durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Поскорбев немного. Also, dass man kurze Zeit nur traurig ist. Немного – это не продолжительно. Also, kurze Zeit ist ja nicht fortwährend. Да? Может быть сильно, но недолго. Vielleicht ist das sehr stark, aber das ist nicht lange. Но если ты выдержишь, aber wenn du aushältst, то приходит, как мы читаем, dann kommt, wie wir hier lesen, похвала и честь и слава. Kommt Lob, Ehre und Herrlichkeit. Похвала и честь и слава. Also Lob, Ehre und Herrlichkeit kommen. Есть такая поговорка. Es gibt so ein Sprichwort. Стойкость горька. Dass die Standfestigkeit ist bitter. Но плод ее сладок. Aber die Frucht, ihre Frucht ist süß. Когда ты через все пройдешь. Wenn du durch alles durchgehst. Плод сладок. Dann wird die Frucht süß sein. Amen. Давайте разберемся, что такое стойкость. Bitte lass uns mal nachdenken, was die Standfestigkeit überhaupt ist. Ну, я, конечно, заглянула в словарь. Natürlich habe ich in den Wörterbuch reingeschaut. Стойкость – это бескомпромиссность. Also Standfestigkeit ist Kompromisslosigkeit. Мужество. Das ist Tapferkeit. Непоколебимость. Das ist Unerschütterlichkeit. Твердость. Das ist Festigkeit. Твердость. Festigkeit. То есть это то, на что можно положиться. Das ist das, worauf man sich verlassen kann. То, на чем ты можешь строить. Das, auf was du aufbauen kannst. Вот самые важные вещи в твоей жизни. Das sind die wichtigsten Dinge in deinem Leben überhaupt. Вот современное христианство. Also das moderne Christentum. Хотя и опирается на ту же самую Библию, что 2000 лет назад. Obwohl sie sich auch auf die Bibel stützt, die vor 2000 Jahren geschrieben war. Но оно все же претерпело изменения. Und doch hat es manche Veränderungen erlitten. Потому что мощный технический прогресс произошел. Natürlich ist ein gewaltiger technischer Progress geschehen. Общество изменилось. Die Gesellschaft hat sich verändert. Ценности поменялись. Und die Werte haben sich verändert. И, конечно, все это влияет на нас. Und natürlich hat das auf uns alles Einfluss. И вот современная мораль. Die moderne Moral. Она волей-неволей, но она проникает в церковь, проникает в наши семьи. So oder so, sie dringt in unsere Gemeinde, in unsere Familien ein. И, конечно, это все влияет на нашу жизнь. Und natürlich hat das Einfluss auf unser Leben. Вот что нас интересует сегодня? Also was interessiert uns heute? Чем отличаемся мы от людей 2000 лет назад? Wie unterscheiden wir uns von den Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt во haben? Во что мы сегодня охотно инвестируем? In was tun wir heute gerne investieren? То, что тебе ценно, правда? Also was ist das, was für dich Wert hat? Конечно, мы все разные. Natürlich sind wir alle unterschiedlich. Кто-то инвестирует себя в семью. Jemand investiert sich in die Familie. Кто-то в карьеру. Jemand in seine Karriere. Кто-то полностью посвящает себя служению. Jemand widmet sich komplett dem Dienst. Но есть что-то, что нас объединяет. Aber es gibt etwas, was uns vereint. Это Дух Христов, который живет в нас. Das ist der Geist vom Christus, der in uns wohnt. И вот мы стараемся любить друг друга. Und so versuchen wir einander zu lieben. Мы учимся давать, не ожидая взамен. Wir lernen zu geben und erwarten nichts dafür. Мы учимся жертвовать для блага других. Also wir lernen opferbereit zu sein für die anderen. И мы учимся стойкости. Und wir lernen Standhaftigkeit. Выстаивать в различных обстоятельствах. In verschiedenen Umständen durchzustehen. Учимся верности. Also wir lernen Treue. И, конечно, у нас у всех есть проблемы. Und natürlich alle haben wir Probleme. И все мы боремся с ними, как und, можем. Wir kämpfen alle gegen die, wie wir können. Но ведь бывает и поражение, правда? Natürlich gibt es auch Niederlage. Das тоже ist doch so. Бывает. Но если мы разрешили Господу управлять нашей жизнью, aber wenn wir Gott erlaubt haben, unser Leben zu steuern, то он потом какая-то необъяснимая способность приходит от него. Dann kommt so eine unerklärliche Fähigkeit von ihm. Ты снова встаешь. Du stehst wieder auf. Ты снова наполняешься силою. Du fühlst dich wieder mit seiner Kraft auf. Ты снова идешь за Господом. Und du folgst wieder dem Herrn. Amen. Amen. Это Господь. Und das ist der Herr. Okay. И вот в конце 17 века жила одна женщина. Und so lebte Ende 17. Jahrhunderts eine Frau. Ее звали Жанна Мари Гийом. Also sie hieß ich weiß nicht, ob es richtig. Жанна Мари Гийом. Also Jean. Jane, also Jane Marie Guyon. Ich okay. hoffe, ich spreche es richtig aus. Она всегда стремилась искать Господа. Also sie hat immer danach gestrebt, dem Herrn zu folgen. Такая очень активная женщина also была. Also sie war so eine sehr aktive Frau. Да, она старалась познавать Господа. Aber sie versuchte Gott kennenzulernen. И была в центре духовной жизни. Und sie war im Zentrum des geistlichen Lebens. И это не понравилось некоторым духовным лидерам того времени. Und das hat manchen Leiter von der damaligen Zeit nicht gefallen. И знаешь, так иногда бывает. Und weißt du, passiert manchmal Когда so. Ты слишком любишь Иисуса. Wenn du Jesus zu sehr liebst. Это может кому-то не понравиться. Das könnte jemandem nicht so gut gefallen. Это может кого-то даже раздражать. Das könnte sogar jemanden verärgern. Ты выскочка, могут говорить. Du redest einfach zu viel. Что ты себя строишь? Was hältst du überhaupt von dir? Верующий такой, да? So ein Gläubiger типа bist не высовывайся. So ungefähr ein Heiliger. Du sollst einfach ruhig sein. У нас у всех благодать. Wir haben alle Gnade. И вот эта женщина, она была очень близко к Господу. Und diese Frau, die war sehr nah am Herrn. И это раздражало духовных лидеров того времени. Und das hat diese geistlichen Leiter von damaligen Zeit ziemlich gereizt. Потому что ты не можешь удержать эту любовь в себе. Denn du kannst, das ist unmöglich, diese Liebe in sich festzuhalten. Ты просто подобно Иисусу начинаешь изливать ее на других людей. Du fängst einfach, wie es Jesus getan hat, auf die Menschen die Liebe auszugießen. И вот Жанну Мари. Und die Jane. Посадили ее. Посадили в самую ужасную тюрьму того времени. Und die Jane hat man dann inhaftiert in einer der schrecklichsten Gefängnisse von damaligen Zeit. Сначала она провела 3 года в одной тюрьме. Also zuerst saß sie in einem Gefängnis, 3 Jahre lang. Потом 5 лет в Бастилии. Dann 5 Jahre in Bastille. Но если вы граф Монте-Кристо читали, also wenn ihr граф Монте-Кристо gelesen habt, тогда вы знаете, да, что это самая ужасная тюрьма. Dann wisst ihr, dass es der schrecklichste Gefängnis тюрьма, damaliger Zeit war. Тюрьма, из которой нельзя убежать. Das ist ein Turm oder ein Gefängnis, von wo man nicht entfliehen konnte. Und 4 Jahre lang Jean-Marie, die Jane Marie war in Einzelhaft. Aber sie ist nicht schwach geworden in dem Glauben. Себе, stellt euch vor, also was kann man in einer einzelnen Kammer machen, alleine? Спать? Schlafen? Что еще остается, да? Also was bleibt denn noch übrig? Ну поверь мне, за неделю ты уже выспишься на всю жизнь. Aber glaub mir, innerhalb von einer Woche schläfst du dich aus für dein ganzes Leben. Люди сходили с ума от одиночества. Die Menschen sind verrückt geworden von damals von der Einzelhaft. Но Жан-Мари молилась. Aber die Jane Marie hat gebetet. Она разговаривала с Богом. Sie hat mit Gott geredet. Она вела с ним беседы. Sie hat mit ihm Gespräche geführt. Она слушала. Sie hat ihm zugehört. Она не была одна. Sie war nicht alleine. В одиночной камере. Sie war nicht alleine in dieser Einzelhaft. Потому что Бог был с ней. Denn Gott war mit ihr. И ее вера могла расти в это время. Und ihr Glaube konnte während dieser Zeit wachsen. И плодом вот этого всего. Und als Frucht von all dessen, стали ее многочисленные книги. Kamen sehr viele Bücher. И комментарии к Библии в 20 томах. Und die Kommentare zur Bibel, es gab wow. davon dann 20 Bänder. Wow. Okay. Меня восхищает стойкость апостола Павла. Und mich begeistert die Standfestigkeit vom Apostel Paulus. Значит, мы читаем, что он был не очень такой внешне приметным человеком. Also wir lesen davon, dass er nicht so ein bemerkbarer Mensch war vom äußeren her. И в нем вот, ну, не было ничего такого, что притягивало бы глаз. Und in ihm war nicht etwas Besonderes, was so anziehend war. Ну, значит, вот есть красивые люди, да? Zum Beispiel gibt es sehr schöne Menschen. Есть интересные люди. Es gibt interessante Menschen. Есть экстравагантные люди. Es gibt extravagante Menschen. Наверное, вы видели много картинок, да, люди странно одеваются. Wahrscheinlich habt ihr bestimmt schon ein paar Leute gesehen, die so sich seltsam anziehen. Каждый хочет как-то выделиться, да? Also jeder möchte sich bemerkbar machen. Но вот в апостоле Павле не было ничего такого, что притягивало бы глаз. Aber im Apostel Paulus war nichts von all dem. Но он стал одной из самых влиятельных личностей во все времена. Aber wurde zu einer einflussreichsten Persönlichkeit überhaupt zu allen Zeiten. Бывший гонитель церкви стал апостолом. War früher der Verfolger von der Gemeinde Christi. И сегодня мы читаем 14 его посланий в Библии. Und wir lesen heute 14 Briefe von ihm, also 14 Botschaften. И мы учимся любить Бога. Und wir lernen Gott zu lieben. И мы учимся у него служить друг другу. Wir lernen bei ihm einander zu dienen. И Жизнь апостола Павла, она, знаете, она не была вот такая вот шоколадной. Знаете, und das Leben vom Apostel Paulus war nicht so schokoladenmäßig. Меня удивляет и восхищает, как он мог просто не поддаваться тем обстоятельствам. Also mich wundert es und mich begeistert es, wie er sich nicht unterkriegen lassen hat von diesen Umständen. Его избивали до полусмерти. Man hat ihn fast Krankenhaus oder fast tot geschlagen, halb tot. Заключали в тюрьму. Man hat ihn inhaftiert. Он терпел кораблекрушение. Er hat ein Schiffsbruch erlitten. Но он никогда не переставал проповедовать Евангелие там, где он был. Aber er hat nie aufgehört, das Evangelium dort zu predigen, wo er war. Его вера была выше любых обстоятельств, в которых он находился. Sein Glaube war größer als alle Umstände in seinem Leben. И вот если мерить апостола Павла нынешними мерками. Also wenn man Apostel Paulus messen tut nach den Maßstäben dieser Welt, то сейчас бы сказали, что он был фанатиком, правда? Dann würde man sagen, er ist ein Fanatiker, nicht wahr? Но он всего лишь следовал Божьему призванию. Aber hat einfach Gottes Berufung nachgefolgt. И он делал то, на что он был способен. Und er hat das gemacht, wo er fähig, wozu er fähig war. И Павел говорит: не я, но Божья благодать действует во мне. Und Paulus sagte: nicht ich, sondern Gottes Gnade wirkt in mir. Он прекрасно знал, что он сам как человек он слабый. Und er hat ganz genau gewusst, dass er als Mensch schwach ist. Но он позволил Божьей благодати изменить его. Aber er hat erlaubt, Gott seine Gnade ihn zu verändern. Сделать вот таким гигантом веры. Und ihn so zu einem Giganten des Glaubens zu machen. Мы не читаем вот много в Библии, что он там сомневался или где-то. Also wir lesen nicht viel in der Bibel, dass er so gezweifelt hat. Конечно, у него были разочарования, были люди, которые разочаровывали. Natürlich hat er Menschen in seinem Leben gehabt, die ihn enttäuscht haben. Но он всегда оставался твердым. Aber er ist immer standhaft geblieben. И вы знаете, наше время. Und wisst ihr, zu unserer Zeit мы можем много что слушать. Können wir viele Dinge hören. Много проповедей. Wir können viele Predigten hören. Блестящих проповедников. Herausragende Prediger zu hören. Прославления. Einen guten Lobpreis. Много всего. Es gibt sehr viel. Но знаете, мы должны уметь различать. Aber wisst ihr, wir müssen fähig sein zu unterscheiden. Потому что многие христианские проповедники сегодня. Denn viele christliche Prediger heutzutage. Что учение Христа должно быть актуальным и современным. Predigen so, dass die Lehre Jesus heute aktuell und modern sein muss. Поэтому то, что актуально, нужно брать. Deswegen sollte man das, was aktuell ist, а то, что неактуально, выкидывать. Und das, was nicht aktuell ist, einfach rausschmeißen. Но для нас сегодня, aber für uns heute, все, что написано в Библии, alles, was in der Bibel niedergeschrieben все ist, актуально. Alles ist aktuell. Все, что в Библии, оно актуально. Alles, was in der Bibel ist, Amen. Ist aktuell. И мы не можем ничего выкинуть оттуда. Und wir können nicht einfach so etwas da rausschmeißen. Потому что это уже будет не истина. Dann wird das nicht mehr eine Wahrheit sein. Истина, она только цельная. Она die Wahrheit ist dann die Wahrheit, wenn sie vollkommen ist, wenn sie ganz ist. И человеческое сердце, оно не стало лучше, правда? Und das menschliche Herz ist nicht besser geworden, nicht wahr? И нам сегодня как никогда надо держаться Господа. Und heutzutage müssen wir wie nie zuvor unserem Gott festhalten. Потому что сегодня как никогда. Denn heutzutage wie nie zuvor. Стало так много отвлекающих факторов. Kamen so viele Ablenkungsfaktoren in unser Leben которые hinein. Которые отвлекают нас от Бога. Die uns von Gott ablenken. И нам не хватает 24 часа в сутки. Und uns reichen keine 24 Stunden am Tag. Stimmt das oder nicht? Или не так? Потому что нам все время нам хочется что-то заглянуть, что-то посмотреть. Denn wir haben immer Lust, etwas anzuschauen, irgendwas zu kaufen, как-то irgendwas приятно zu machen. Провести время. Irgendwie richtig gut die Zeit verbringen. Возможностей много. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Но то, что Божье, должно принадлежать Богу. Aber das, was Gottes ist, soll Gott gehören. И мы не должны Бога задвигать на задний план. Und wir sollen nicht Gott auf die nach hinten verschieben. Потому что Бог, он сидит на троне. Denn Gott sitzt auf dem Thron. И Богу принадлежат начатки. Und Gott gehören die Erstlinge. И только в таком случае твоя жизнь будет процветать. Und nur in diesem Fall wird dein Leben gedeihen und Erfolg haben. В этом есть большая мудрость. Und in dem liegt eine große Weisheit. Нам нужна такая стойкость. Wir brauchen so eine Standfestigkeit. Которая включает в себя бескомпромиссность. Die diese Kompromisslosigkeit einschließt. Скажи бескомпромиссность. Sag mit mir Kompromisslosigkeit. Бескомпромиссность. Kompromisslosigkeit. Okay. Okay. Вот многие из нас здесь переселенцы. Also viele von uns hier sind Aussiedler. Конечно, нам не легко. Natürlich ist das nicht immer alles einfach. Ты постоянно сравниваешь, как было там, да, как du здесь. Vergleich ständig, wer es dort war, wie es hier ist. И может быть, это не совсем то, к чему ты стремился. Und vielleicht ist es nicht das, woran du dich gestrebt hast. Не то, что ты ожидал. Vielleicht ist es nicht das, worauf du ja gewartet hast. Но всегда помни, aber denke immer dran, что где бы ты ни оказался, egal wo du bist, в каких бы обстоятельствах ты ни оказался, egal in welchen Umständen du bist, Бог рядом. Gott ist nah. Скажи, Бог рядом. Gott ist nah. И он контролирует ситуацию. Und kontrolliert deine Situation. Бог всемогущий. Gott ist allmächtig. Бог мудрый. Gott ist weise. И он поможет тебе выйти из любой ситуации. Und wird dir helfen, aus jeglicher Situation rauszukommen. И вытащит тебя из той ямы, в которую, возможно, ты попал. Und ist fähig, dich aus diesem Loch rauszuholen, wo du reingeraten bist. Но делай выводы. Aber ziehe bitte Fazit. Это тоже мудрость. Das ist auch eine weise Entscheidung. Оставайся верным. Und bleib treu. Не сомневайся в Боге. Zweifle nicht an Gott. Не сомневайся в Боге. Zweifle nie an Gott. Бог участвует в твоей жизни. Gott nimmt teil an deinem Leben. Потому что Иисус умер за тебя. Denn Jesus starb ja für dich. И ты ему не безразличен. Und du bist ihm nicht egal. И тебе нужно. Und du brauchst. Подобно деревьям. Wie die Bäume sind. Also ähnlich wie Bäume. Расцветай там, где ты посажен. Dort gedeihen, wo du gepflanzt worden bist. Там, где ты находишься. Also dort, wo du bist. В любых обстоятельствах. In verschiedenen Situationen. В любой стране. Umständen. Egal in welchem Land du bist. В каком-то там хайме живешь. In welchem Heim du auch lebst. Или в какой-то семье. Oder in eine Familie. Расцветай там, где ты есть. Blühe dort auf, wo du bist. Иногда приходит страх и чувство незащищенности. Manchmal kommt so eine Angst heran und so eine Art, so ein Gefühl der Hilflosigkeit. Это следствие того, что мы не доверяем Богу. Das ist die Schlussfolgerung von dem, wenn wir Gott nicht vertrauen. Что мы не уповаем на истину Его слова. Wenn wir nicht auf die Wahrheit von seinem Wort vertrauen. Вы знаете, можно что-то попробовать. Wisst ihr, man kann etwas probieren. Я хотела лимон сегодня принести. Also ich wollte heute eine Zitrone herbringen. То потом не смогу говорить. Aber danach würde ich nicht mehr reden können. Можно попробовать что-то. Also man kann etwas probieren. И ты будешь знать, что это кислое или сладкое. Und du kannst dann erfahren, ob das sauer ist oder ob das süß Но ist. Но если ты не проглотишь, aber wenn du es nicht schluckst, то это не станет твоей частью, да, не растворится в also тебе. Dann wird es nicht ein Teil von dir, das wird nicht verdaut in dir. И вот если мы что-либо только всего лишь пробуем, wenn wir, und so ist es auch mit uns, wenn wir etwas probieren, оно нас не насыщает. Das sättigt uns nicht. Потому что нужно проглотить. Denn man muss es runterschlucken. Съесть, чтобы оно стало твоей частью. Damit es ein Teil von dir wird. И тогда это даст тебе духовные калории. Erst dann gibt es dir geistliche Kalorien. И вот также с Божьим словом. Und genauso verhält sich das mit Gottes Wort, mit Gottes seine Wahrheit. Мы много знаем. Wir wissen sehr viel. Но если мы это не проглотим, aber wenn wir das nicht runterschlucken, если мы это не растворим в себе своей верой, wenn wir das durch unseren Glauben nicht verdauen, оно не принесет нам никакой пользы. Wird es uns kein Zweck, keinen Sinn bringen oder kein Вы понимаете, о чем я говорю? Nichts Gutes. Ihr versteht, was ich meine. Okay. И вот иногда мы своими мыслями уносимся в прошлое. Und manchmal schwirren wir oft mit unseren Gedanken in der Vergangenheit. Я не знаю почему, но оно нам почему-то все время кажется лучшим. Ich weiß nicht warum, aber man denkt immer, es ist dort besser gewesen. О, раньше было так хорошо. Früher war das so gut. Почему сейчас такие обстоятельства? Wieso sind heute solche Umstände bei mir? И мне так плохо. Und mir geht es so schlecht. И кто в этом виноват? Und wer ist schuld daran? Обстоятельства виноваты. Die Umstände sind schuld. И все это подрывает нашу стойкость. Und all das sprengt unsere Standhaftigkeit. Невоспитанные чувства. Also schlecht erzogene Gefühle. Необузданный характер. Ein unbändiger Charakter. Наш эгоизм. Unser Egoismus. Три основных фактора. Das sind drei wichtigsten Faktoren. Представьте себя верхом на буйной лошади. Also stellt euch vor, ihr sitzt auf einem Pferd. Nein, у вас в руках отсутствует вожжи. Aber ihr habt keine Zügel in der Hand. Okay, как вы себя будете чувствовать? Also wie werdet ihr euch fühlen? Вот так же бывает, когда мы водимы своими эмоциями. So passiert es mit uns, wenn wir uns von unseren Gefühlen leiten lassen. Страх, отчаяние. Also Angst, Verzweiflung. Растерянность. Verwirrtheit. Все это чувства, которые делают нас рабами обстоятельств. All diese Gefühle, die machen uns zu Knechten, also zu Sklaven der Umstände. И вот вместо того, чтобы управлять этими обстоятельствами. Und anstatt dass wir diese Umstände leiten, мы позволяем этим обстоятельствам управлять нами. Wir lassen zu, dass diese Umstände uns steuern. И отпустили вожжи. Und so lassen wir unsere Zügel los. И понеслись. Und dann ist можно свернуть себе шею. Also man kann sich den Kopf brechen. Не поддавайся разочарованию. Und deswegen solltest du dich nicht von den Enttäuschungen beeinflussen lassen. Если что-то идет не так, как ты рассчитывал. Wenn etwas nicht so läuft, wie du gerechnet hast. Я чувствую, что мне просто нужно кому-то сейчас, наверное, Бог говорит. Also ich fühle wirklich, dass jetzt Gott zu jemandem das sprechen will. Не поддавайся разочарованию. Du sollst dich nicht von den Enttäuschungen beeinflussen lassen. У Бога все под контролем. Bei Gott ist alles unter Kontrolle. Когда кажется, что весь мир настроен против тебя. Wenn alles gegen dich zu laufen scheint. Помни. Erinnere dich daran, что самолет взлетает против ветра. Dass das Flugzeug gegen den Wind abhebt. Это цитата Генри Форда. Nicht mit ihm. Das ist die Zitat von dem Henry Ford, nicht wahr? Es ist ein tolles Zitat. Слышите? Самолет взлетает против ветра. Я не знала. Also das Flugzeug fliegt gegen den Wind. Okay. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es geht. Aber знаете, вот есть много христиан. Weißt du, es gibt viele Christen, которые уже долгое время идут за Богом, die schon lange Zeit Gott nachfolgen, но они, к сожалению, никогда не позволяли ему работать с их характером. Aber die haben leider nicht erlaubt, Gott jeweils mit ihrem Charakter zu arbeiten. Любыми путями они избегали проблем. Also auf verschiedenen Wegen haben sie versucht, sich zu drücken von Gottes Wegen. Они ненавидели конфронтацию, поэтому никогда не боролись. Sie hassten die Konfrontation, deswegen haben sie nie gekämpft. И вот шли так ровненько по жизни. Sie sind so richtig glatt durch das Leben gegangen и оказались совершенно незакаленные und sind am Schluss nicht abgehärtet gewesen. Вот их духовные и душевные мускулы не атрофированы. Und ihre geistlichen und ihre seelischen Muskeln sind atrophiert. Если я подойду к штанге, попытаюсь ее поднять, also wenn ich zu einer Stange komme, zu einer Hantel, möchte sie hochheben, будет очень смешно. Natürlich wird das bestimmt lächerlich aussehen. Но я точно знаю, что я потом вообще не встану. Aber ich weiß ganz genau, dass ich danach nicht mehr aufstehen kann. Ну, наверное, если Милад подойдет, поднимется. Vielleicht, wenn unser Miller dahin kommt und die Stange hochheben will, dann wird es ihm klappen. Какие мускулы, смотрите, да? Schau mal, was er für Muskeln hat. Просто вот каша. Und ich habe nur einen Brei bei mir. Okay. И нам нужно закалять свои духовные, душевные мускулы. Also wir müssen unsere Muskeln, die, also seelischen Muskeln und geistlichen Muskeln abhärten. Потому что когда-нибудь мы столкнемся с этой стеной. Denn früher oder später werden wir an diese Wand prallen, aufprallen. Вот незакаленные христиане, они сталкиваются с этой стеной. Und nicht abgehärtete Christen, die kommen in diese Wand heran, also prallen an diese Wand. И потом просто разбиваются. Und dann zerbrechen sie einfach и daran. И уходят из церкви. Und sie gehen aus der Gemeinde weg. Уходят от Бога. Sie gehen von Gott weg. Потому что они смотрят на обстоятельства. Denn sie schauen auf ihre Umstände. И в Библии мы читаем историю об исходе Израиля из Египта. Und in der Bibel lesen wir über den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Много чудес они видели в пустыне. Also die haben sehr viele Wunder gesehen in der Wüste. И вот они уже совсем близко. Und so sind sie schon ganz nah. Вот они уже подошли к границе этой обетованной земли. Und sie kommen schon zu der Grenze von dem verheißenen вот Land. Только один шаг сделай. Also sie müssen nur bloß einen Schritt все, machen. Все, она уже ваша. Und dann gehört das Land euch. Но они упустили свой шанс. Aber sie haben ihre Chance verpasst. Вы, конечно, эту историю знаете. Natürlich kennt ihr diese Geschichte. Но там есть одна такая небольшая, но очень важная деталь. Aber es gibt dort so ein kleines, aber sehr wichtiges Detail. Я буквально вот пару дней назад только это заметила. Und ich habe das jetzt wirklich vor ein paar Tagen erst bemerkt. Бог велел Моисею послать 12 разведчиков осмотреть землю. Also Gott hat dem Mose befohlen, dass 12 Kundschafter in das Land aussendet. Чтобы они посмотрели. Damit sie sich das Land ansehen. Оценили. Damit sie es bewerten. Пришли и рассказали, как она хороша. Und dass sie kommen und sagen, wie gut sie ist. Они должны были принести плоды. Sie mussten die Früchte des Landes bringen. Доказательство того, что это лучшая земля. Als Beweis dessen, dass dieses Land das beste Land ist. И эта земля будет принадлежать им. Und dieses Land wird ihnen gehören. И обратите внимание. Und bitte lenkt eure Aufmerksamkeit auf. Давайте мы прочитаем числа 13, глава. Auf die folgende Bibelstelle. Das ist Kapitel 13, die Verse 2 bis 3. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israel geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Und Mose sandte sie aus der Wüste. Okay, Okay. Okay. Okay. Обратите внимание, что пойти должны были главные из каждого колена. Also, schaut hier, es musste der Häuptling oder der Hauptmann von jedem Stamm dahin gehen. Вот, ну не просто так, вот ты, да? Also, es war nicht einfach so du То gehst dahin. Это были люди тщательно отобранные. Sondern das waren die Menschen, die sorgfältig ausgewählt это wurden. Это были вожди каждого колена. Also, das waren die Häuptlinge oder die. Это были ja. Von jedem Stamm. Это были те, на которых равнялись. Also das waren diejenigen, bei denen man sich Vorbild genommen hat. Из которых брали пример. Bei denen man Beispiel genommen hat. А что они сделали? Was haben die denn getan? Да, они, конечно, признали. Natürlich haben sie das anerkannt. Да, земля хороша. Ja, das Land ist gut. Там воистину течет молоко и мед. Dort fließt tatsächlich Milch und Honig. Они принесли виноградную гроздь, два человека и два тащили ее. Also sie haben sogar ein Weintraubenriebe mitgebracht, das haben sogar zwei Leute geschleppt. Aber? Но! Aber? Вот это но все разрушило. Aber dieses aber hat все alles zerstört. Разрушило. Also dieses aber hat alles zerstört. Но! Aber? Там слишком укрепленные города. Dort sind zu sehr befestigte Städte. Там такие великаны живут. Dort leben solche Riesen. Да мы просто саранча под их ногами. Wir sind eigentlich nur Heuschrecken in ihren да Augen. Да мы не сможем одолеть их. Wir werden das nicht schaffen. Да и вообще посмотрите на них. Und überhaupt schaut euch sie кто an. Они, а кто мы? Also wer sind sie und wer sind wir? Да мы просто кочевники. Wir sind einfach nur Nomaden. Кузнечики, прыгаем тут, что-то рыпаемся, wir да? Wir sind einfach nur Heuschrecken, die rumspringen hier. И вот написано. Und so steht das hier geschrieben, что вот эти 10 князей, dass diese 10 Fürsten, 10 из 12, да? Also 10 von 12, которые были посланы, die dort geschickt worden они sind, стали распространять худую молву, die fingen an, schlechte Geschichten zu erzählen, народа. Also schlechte Gerüchte unter dem Volk zu verbreiten. И вместо того, чтобы укрепить дух народа, und anstatt, dass sie den Geist des Volkes festigen und они stärken, стали лишать его мужества, haben sie mutlos gemacht. Вот у каждого был шанс, у каждого из народа был шанс. Also bei jedem Volk war hat also jedes Volk hat eine Chance. Верить или не верить? Also zu glauben oder nicht zu glauben? Они могли обвинять Моисея. Also sie hätten auch Mose beschuldigen могли können. Могли обвинять лидеров. Sie hätten die Leiter beschuldigen können. Как они много раз делали до этого. Was sie davor schon öfters mal getan Но haben. Но у каждого был шанс. Верить или нет? Aber jeder hatte eine Chance zu glauben oder nicht zu Люди glauben. Люди могли бы сказать. Die Menschen hätten sagen können. Hey, stop. Hey, stop. А как же те чудеса, которые мы видели в пустыне? Und was ist mit den Wunder, was wir in der Wüste gesehen haben? А что с Божьими обетованиями, которые мы слышали? Was ist mit Gottes seinen Verheißungen, was wir gehört haben? А помните ту дымящуюся гору, где Бог нам говорил? Und könnt ihr euch erinnern an das rauchende Berg, wo Gott zu uns gesprochen hat? Давайте пойдем и завоюем эту землю. Also komm, lass uns gehen und das Land einnehmen. Если Бог за нас, кто против нас? Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Они могли бы это сказать. Sie hätten es auch sagen können. Но они это не сделали. Aber sie haben das nicht getan. Потому что эти люди, все люди, были свидетелями Божьих чудес и Божьей славы. Denn all diese Leute waren die Zeugen von den Wunder Gottes. И у них был выбор. Und sie hatten eine Wahl gehabt. Вы знаете, как в 17-м псалме там классно сказано, мне нравится. Wisst ihr, wie in dem Psalm 18, 30, wie, das мы gefällt не будем mir читать. So sehr. Wir werden das jetzt nicht lesen. С тобой я поражаю войско. Also mit dir kann ich die Feinde И с Богом моим я восхожу на стену. Und mit meinem Gott über die Mauern springen. Но люди повелись на негатив. Aber die Menschen haben sich verleiten lassen durch das Negative. Потому что так легче. Weil es so einfach ist. Они уже так много преодолели. Die haben schon so viel gewonnen. Последний шаг. Das war der letzte Schritt praktisch. И они сдались. Und sie haben aufgegeben. Они были объяты страхом и неверием. Also sie waren umhüllt von dieser Angst, von diesem Unglauben. Все еще они были объяты. Also sie waren immer noch von Angst und von Unglauben erfüllt. И Бог не позволил им войти в обетованную землю. Und Gott hat nicht erlaubt ihnen in das verheißene Land reinzugehen. Хотя он сказал. Obwohl er gesagt hat хотя davon, он обещал, obwohl er versprochen но hat, им он не позволил. Aber ihnen hat er nicht erlaubt. Но их дети, когда они выросли, aber ihre Kinder, als sie erwachsen wurden, завоевали и вошли в землю. Sie haben das eingenommen und sind in dieses Land reingegangen. Вот их стойкость, она оказалась непрочной. Also ihre Standhaftigkeit war nicht fest genug. Хотя было Божье обетование, да? Obwohl sie eine Gottesverheißung они hatten. Они позволили обстоятельствам лишить их мужества. Also haben sie erlaubt, durch die Umstände mutlos zu werden. Свое обетование. Und haben ihre Verheißung verloren. Как же противостоять чувству неуверенности и незащищенности? Also wie kann man dann diesem Gefühl der der nicht помни о милостивом Боге. Der Schutzlosigkeit widerstehen. Помни о милостивом Боге. Also wir sollen immer uns an die Gnade Gottes erinnern. Помни о его обещании. Erinnere dich an seine Versprechungen. Что у него есть намерение в отношении тебя. Dass er gute Gedanken hat für dich. Сосредоточься на том, что его Божье, что его слово говорит о тебе. Konzentriere dich darauf, was sein Wort über dich spricht. И помни о том, что Бог желает тебе дать. Und denke daran, was Gott wünscht, dir zu sagen, zu geben. Прочитаем в Иеремии 29:11. Wir lesen aus Jeremia 29:11. Выучите этот стих наизусть. Also lernt diesen Vers auswendig. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Weiter. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Чтобы дать вам будущность и надежду. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung вот zu geben. Божье желание тебе. Das ist Gottes Wunsch für чтобы dich. Дать тебе будущность и надежду. Damit du Zukunft und Hoffnung hast. У Бога есть план в отношении нашего благополучия. Gott hat einen Plan für unser Wohlergehen. И даже если сейчас все плохо у тебя. Und wenn auch jetzt bei dir alles nicht so gut ist. У Бога есть стратегия. Gott hat eine Strategie für dich. Как вывести тебя к благополучию? Wie er dich herausführt zu deinem как Wohlergehen? Как решить твои проблемы? Wie er deine Probleme löst? Доверяйся ему. Deswegen okay. Vertraue auf ihn. Amen. Okay. Ja, Amen. Amen. Okay. И у Бога, поверьте, у Бога есть планы, часто отличные, отличающиеся от наших. Und glaubt mir, Gott hat manchmal Pläne für unser Leben, die sich von unseren Plänen unterscheiden. А как понять, что он хочет нашей жизни? Und wie soll man denn begreifen, was er von unserem Leben will? Вот один человек постоянно попадал в беду. Also ein Mann hatte ständig Pech gehabt. И он начал жаловаться Богу. Und so fing er an zu klagen. Почему-то, Господи? Gott, wieso passiert das? А Бог ему говорит. Und Gott antwortet ihm. Потому что ты никогда не советовался со мной. Weil du dich vorher nie mit mir beratschlagen hast lassen. Если бы мы бы чаще советовались с Богом. Also wenn wir öfters Rat Gottes einholen. О, мы могли бы избежать многих ошибок. Dann könnten wir viele Fehler vermeiden. И вот вы не замечали, что чем больше времени ты проводишь с каким-то человеком, habt ihr nicht gemerkt, dass je länger du mit einem Mensch Zeit verbringst, тем больше ты становишься похожим на него. Desto mehr wirst du ihm ähnlicher. И вот это суть хождения с Богом. Und dieser Sinn der Nachfolge Jesu. Чем больше мы проводим времени с ним, also je mehr wir mit Gott Zeit verbringen, читаем его слово, wenn wir sein Wort lesen, размышляя о нем, wenn wir darüber nachdenken, тем ближе его мысли станут к нам. Desto näher werden seine Gedanken an unsere Gedanken. И значит, мы станем больше похожими на Иисуса. Das bedeutet, dass wir auch Jesus ähnlicher werden. И вы вдруг начинаете желать того же, что желает и он. Und plötzlich fängt ihr an zu wünschen das, was er sich wünscht. И потом сами удивляетесь, да? Und dann wundert ihr euch selbst. Okay. И вот я прошу вас теперь немного остановиться и подумать. Und jetzt möchte ich euch kurz bitten, dass ihr einfach stehen bleibt und nachdenkt. Что именно оказывает влияние на вашу жизнь? Was genau hat Einfluss auf ваше euer мышление, Leben, auf eure Gedanken, ожидания, auf eure Erwartungen? Если мы 5 минут проводим с Богом, wenn wir nur 5 Minuten mit Gott verbringen, а 5 часов телевизор или в интернете. Und 5 Stunden beim Internet schauen oder beim Fernsehen schauen. То вы же понимаете, что оказывает на нас больше влияния. Dann versteht ihr doch, was dann mehr Einfluss auf uns hat. На наше мышление, наши ценности. Auf unsere Gedanken, auf unsere Wertschätzung. И в результате решения. Und als Resultat kommt dann die Entscheidung. И мы начинаем мыслить, как этот мир. Und wir fangen an zu denken, wie diese Welt. Мы реагируем на происходящее, как вот эти герои, если мы фильмы смотрим, да, also мы игры, wir fangen so zu reagieren, wie diese Helden in diesem Actionfilm. И вот однажды я молилась. Und so betete ich einmal. И мне Господь показал. Und der Herr zeigte mir, откуда множество проблем в наших семьях. Woher diese Menge von Problemen in unsere Ehen reinkommt, in unsere Familien. Почему сейчас в христианских семьях происходят разводы? Wieso lassen sich heutzutage christliche Familien scheiden? Мне Господь открыл. Und der Herr hat das mir offenbart. Мы не занимаем ту позицию, которую Бог для нас определил. Dass wir diese Position nicht einnehmen, was Gott für uns bestimmt hat. Мы просто не занимаем ту позицию, где нам надлежит быть. Also wir nehmen nicht diese Position an, wo wir sein müssen. Нам необходимо изгнать из себя этот мир. Wir müssen unbedingt diese Welt aus uns rausjagen. Он очень настырно, он лезет во все щели. Er ist sehr hartnäckig, also er versucht sich immer Wege zu verschaffen. И вот изгнать из себя этот мир. Und diese Welt aus sich rauszujagen. Мирское мышление. Dieses weltliche Denken. Я прошу, чтобы вы меня услышали сейчас. Ich bitte euch, dass ihr genau jetzt мы zuhört. Все еще живем в этом мире. Also wir leben immer noch in dieser Welt. Но мы можем не действовать по законам этого мира. Aber wir können nicht nach den Gesetzen dieser Welt handeln. Изгнать вот это мирское мышление. Und dieses weltliche Denken rausjagen. Мирскую оценку того, что происходит с нами. Und diese weltliche Wertschätzung, das, was mit uns passiert. Мирское понимание роли мужа и жены. Diese weltliche Verständnis von der Rolle von Mann und Frau. Вот это незнание своего места в Божьем плане. Und dieses Unwissen von dem, von seinem Platz im Gottesplan. Может быть, в семье. Vielleicht in der Familie. И вот эта мирская реакция на все обстоятельства. Und diese weltliche Reaktion auf all diese Umstände. Отсюда боль, разочарование, развод. Von dem folgt ja heraus, dass dann Enttäuschungen kommen, Scheidungen und wer leidet darunter? Все страдают. Alle leiden darunter. Все вокруг. Also alle um dich herum leiden. Дьявол, он обманул нас. Wisst ihr, Teufel hat uns belogen. Внушил нам, что мы жертвы. Er hat uns eingeredet, dass wir Opfer sind. И он провоцирует нас тратить все силы. Und er provoziert uns darauf, all unsere Kräfte dafür zu geben. Добиваясь справедливости. Indem wir auf unser Recht bestehen. Причем не теми методами, которыми нужно. Und dabei да? nicht mit den, diesen Methoden, die sein sollen. И вот как же нам сохранить веру и обрести эту стойкость? Und wie sollen wir unseren Glauben bewahren und diese Standfestigkeit gewinnen, чтобы обрести Божий мир, damit man Frieden Gottes hat oder bekommt, и чтобы он пребывал в нас, und пребывал, чтобы он пребывал в нас, damit der Friede Gottes in uns bleibt, чтобы его плод пребывал в нас, damit seine Frucht in uns bleibt, необходимо привести свои мысли соответствие с Божьими мыслями. Ist das wichtig, dass wir unsere Gedanken im Gleichklang mit Gottes seinen Gedanken bringen? Когда ты будешь дома, просто возьми время. Wenn du nach Hause gehst, dann nimm dir bitte Zeit. И проанализируй вот свою позицию, да? Und analysiere mal deine Position. Где ты сейчас? Wo bist du jetzt? Божьем Wo befindest плане? Du dich jetzt? Jetzt im Gott seinem Plan. Да, где тебя Бог желает видеть? Что Und не так в твоей жизни? Wo wünscht Gott dich zu sehen? Wo, was, was läuft nicht richtig? Берите больше времени для общения с ним. Nimmt einfach mehr Zeit für Gespräche mit Gott. И не мусольте ваше прошлое. Und hört auf, ständig an eure Vergangenheit zu denken. Не нужно постоянно его показывать другим. Man muss es nicht ständig den anderen zeigen. И говорить, как много вы пережили. Und zu erzählen, wie viel ich erlebt habe. Многие даже оправдывают свой дурной характер. Also viele sogar rechtfertigen ihren schlechten Charakter dadurch. Но это просто манипуляция эгоизм. Aber es ist einfach nur Manipulation und Egoismus. Можно пережить тяжелые времена. Man kann sehr schwierige Zeiten erleben. Но остаться благодарными Богу. Aber dabei doch dankbar Gott zu bleiben. Он помог через это пройти. Dass er geholfen hat, durch das durchzugehen. И твое будущее. Und deine Zukunft. Может быть наполнена большими радостями. Kann mit viel Freude erfüllt werden. Если там есть место для Бога. Wenn dort ein Platz für Gott da ist. И вот однажды я хочу с вами поделиться, и мы заканчиваем. Und ich möchte noch einen Gedanken mit euch teilen. Ich komme jetzt gleich zu Ende. Я услышала очень интересные факты. Habe ich sehr interessante Fakten gehört. Из жизни одного из самых выдающихся президентов Соединенных Штатов Америки. Also aus von einem hervorragendsten und den größten Präsidenten von Amerika. Это Авраам Линкольн. Das war Abraham Lincoln. Его изображение есть на центе на 5 долларах. Also sein Bild ist auf dem Cent und auf dem 5-Dollar-Schein. И вот он был очень верующим человеком. Und er war ein sehr gläubiger Mann. И верил до конца своей жизни. Und hat bis zu seinem Lebensende geglaubt. Его любимая книга была Библия. Und sein Lieblingsbuch war Bibel. Это Википедия говорит. Also das sagt die Wikipedia. Но мало кто знает. Aber wenige wissen Bescheid. Что этот величайший из президентов? Dass dieser einer der größten Präsidenten прожил свою жизнь. Sein Leben erlebt oder gelebt hat. Постоянно сталкиваясь с неудачами. Indem er ständig Pech hatte. Большего неудачника я не слышала. Also einen größten Pechvogel habe ich noch nie erlebt oder nicht gesehen. И вот прежде чем стать 16-м президентом Соединенных Штатов, und bevor zu dem 16. Präsident von Amerika wurde, в течение 28 лет, hat innerhalb von 28 Jahren, он пытался сделать политическую карьеру, hat versucht eine politische Karriere zu machen, но безуспешно. Aber das war erfolglos. Он проиграл одни выборы за другими. Hat eine Wahl nach der anderen verloren. 28 also лет. 28 Jahre lang. Целое поколение, да? Das ist die ganze Generation. Okay. Okay. Линкольн проиграл 18 выборах. Also Lincoln hat 18 Wahlen verloren. 18 выборов. Also 18 Präsidentenwahlen. Там различные конгрессы, палаты, да, also es waren verschiedene Kongressen und die. И вот дважды он терпел банкрот в бизнесе. Zweimal wurde er bankrott. Он занял деньги Geschäft. У своего друга, hat dann Geld bei seinem Freund geliehen, чтобы начать новое дело, noch ein neues Geschäft aufzubauen, но банкротился. Und wurde schon wieder bankrott. И следующие 17 лет он выплачивал этот долг. Und die nächsten 17 Jahre hat dann diese Schulden abzahlen müssen. Он был помолвлен. War verlobt. Но невеста умерла до свадьбы. Und seine Braut ist gestorben vor der Hochzeit. У него был тяжелейший нервный срыв. Hat einen schweren Nervenzusammenbruch. Он очень долго gehabt. Лечился. Hat sehr lange sich behandeln lassen. И вот после 18 неудачных попыток, und nach den 18 erfolglosen glücklosen Versuchen, в 1860 году, 1860 он был избран президентом США. Wurde erwählt zu dem Präsidenten von Amerika. Никогда не сдавайся. Gebe niemals auf. Скажи, никогда не сдавайся. Gebe niemals auf. Скажи соседу, никогда sag, не сдавайся. Nachbarn, gebe niemals auf. Никогда не сдавайся, она. Никогда не сдавайся, Лена. Okay. И вот девиз Линкольна по жизни был. Aber die Devise von dem Lincoln war in seinem Leben. Нельзя сдаваться не только после одного, но и после 100 поражений. Man darf nicht aufgeben, nicht nur nach einem, sondern auch sogar nach dem 100. Pech. Такой Ванька встанька, да? Also man soll nicht aufgeben sogar nach der 100. Niederlage. И сейчас очень много слабых людей. Und heutzutage gibt's sehr viele schwache Menschen, не способных принять решение, взять ответственность. Die nicht fähig sind, Verantwortung für ihr Tun zu nehmen. Man kann sich nicht auf sie verlassen. Они не стойкие. Sie sind nicht fest. Они не выносят испытаний. Sie halten diese Prüfungen, diese потому что это слишком Prüfungen напряжно. Nicht aus, denn es ist sehr anstrengend für sie. И они такие. Und sie sind so, потому что в них мало. Weil in ihnen zu wenig ist. Или, может быть, совсем даже нет Духа Святого. Oder überhaupt vielleicht fehlt der Heilige Geist. Это очень печально. Das ist sehr traurig. Бог, он всегда вознаграждает веру. Denn Gott belohnt immer den Glauben. Стойкость, доверие ему. Die Standhaftigkeit und Vertrauen gegenüber ihm. И пусть он всегда будет рядом с вами. Und soll immer bei euch sein. В вашем разуме. In eurem Verstand. В вашем сердце. In eurem Herzen. В ваших словах. In euren Worten. И Бог поможет вам все преодолеть. Und Gott wird euch helfen, alles zu überwinden. И исполнить ваше предназначение в этой жизни. Und wird auch eure Bestimmung erfüllen. Давайте мы закроем свои глаза. Lass uns unsere Augen schließen. Как насчет твоей стойкости?